Fucking Drummer 178. Ich habe es schon so oft gesagt, aber ja, wir leben noch. Und da sind wir wieder, hier aus dem korrekten Studio bei Oma, unserer Lieblingsaufnahmestätte. Hallo Thomas. Bonjour, Armbanduhr. Ja, und es klingt alles so gut und fühlt sich alles so gut an. Wir sind wieder da. Thomas, wofür sind wir eigentlich da? Besprechen wir Wrestling? Wir besprechen Turning Point. Also oberflächlich sieht es, würde es jetzt fast so aussehen von den Notizen, ja? Ich habe mich wie immer gut vorbereitet, Thomas hat wieder raubkopierte Berichte aus dem Internet, Thomas, die er vorlesen möchte. Thomas hat sich gut vorbereitet, er muss gleich nur noch eben 50 Seiten aber, Observer lesen, dann ist er vorbereitet. Aber für uns ist es heute ganz entspannt, weil wir haben ja einen Gast, der uns durch die Sendung führt. Und der Topwissen hat am Wrestling. Ist jetzt dein Einsatz. Genau. Du stellst dich vor, wie in der Schule, wenn du neu in der Klasse bist. Genau. Aber nicht den Nachnamen, nur den Vornamen. Hallo, ich bin Lena. Cool. Gut, das war's. Das reicht ja wohl nicht, oder? Wenn man neu in der Klasse ist. Genau so habe ich mich auch vorgestellt. Ja, stimmt. Ist sogar so. So, ja, wir haben heute... Was sich nicht verändert hat, ist, dass Mirko mindestens nach jedem Satz, manchmal auch während des Satzes, so sagt. Aber wie soll ich das jetzt nochmal machen? Und das Schlimme ist, mir fällt das auf, dass ich das teilweise übernehme. Manchmal bin ich in irgendwelchen Telefonkonferenzen bei der Hand und denke, jetzt so müssen die mal zum Schluss kommen. Dann sage ich auch, so. Und dann kommt das aber manchmal vor, obwohl wir dann ein ernstes, fachliches Gespräch haben, dass ich dann leicht lachen muss. Ich bin ein guter Einfluss. Nenne sich gerne an mich. Ja, ich habe das auch ein wenig vermisst, muss ich zugeben, hier die Aufnahmen. Ich möchte übrigens gerade sagen, wir sind mit dieser Ausgabe wieder offiziell auf wrestlingblog.wordpress.com auf der alten Domain. Genau, Wrestling mit 1 statt I. Genau. www.podcast.com konnten wir uns leider nicht mehr leisten. Wir sind arm. Die Kasse ist leer. Also wir haben wieder den WordPress-Zwischennamen. Das soll uns nicht stören. Ansonsten, vielleicht können wir ja mal wieder anfangen, das ein bisschen aktueller zu halten. An mir liegt's nicht. Bisschen regelmäßiger. Vielleicht können wir nächstes Wochenende wieder aufnehmen, Thomas. Ja, genau. Dann besprechen wir Ring of Honor on Sinclair bei Death Delgadillo. Genau so hatte ich mir das gedacht. So, eigentlich zu besprechen heute. Ich habe hier auch noch den Figure 4 Weekly von der Woche davor. Jerry Lawler returns to Raw. Ich mag die Aufmachung, aber es ist viel zu viel Text. Das ist gar nicht. Das sind 8 Seiten oder so. Aber ich sehe auf jeden Fall, ich habe hier schon mal die Survivor Series Seiten gefunden. Sehr mit Sternewertung. Wunderbar. Allerdings keine wirklich schönen Umbrüche. Das heißt, ich werde ein bisschen suchen müssen. Oh, das sieht auch. Nein. Guck dir die Sternewertung an. Da will ich mal noch nichts verraten. So. Erklär noch mal ganz kurz. Ich mache das noch nicht mal extra, aber ich kann da nichts für. Das ist einfach so ein schöner Satzanfang. Da muss man nicht weiter überlegen. Das ist eigentlich eher ein Satzende fast. Erklär noch mal kurz dein Desktop-Hintergrund. Ja, dieses wunderschöne Zitat von Noel Gallagher's High Flying Birds. Wo hast du das her? Das habe ich von Google raubkopiert. Nicht von Google direkt. Vielleicht mit Google gefunden. Ja. Ich habe es raubkopiert, irgendwo aus dem Internet. Das ist die Frage. Ist es kopiergeschützt oder ist es nicht kopiergeschützt als Bild? Aber es ist ja... Ist es direkt von der Noel Gallagher-Seite? Nee. Das finde ich nicht schlecht. Ich glaube, ich habe es von Facebook auch. Man weiß es nicht. Den hast du ja dieses Jahr live im Konzert gesehen. Genau. An was kannst du dich denn noch erinnern von dem Konzert? Es war schön und laut. Genau. Und ich kann mich da immer daran erinnern, dass er nach jedem Lied die Gitarre gewechselt hat. Oh ja. Das war nach einer gewissen Zeit ein bisschen anstrengend. Vor allem gab es nicht minder wenig Gitarren und E-Gitarren. Aber okay. So. Ich mach das nicht extra. Die Survivor Series am 18. November 2012 fand sich statt. Wollen wir nicht mit Turning Point anfangen? Ja, bloß auf den Scheiß hat sich den Schund hat sich doch niemand angeguckt. Ich wurde ja gerade angetippt von der Seite, das ist meine, wie heißt das bei Schlag den Raab, der Kerl, der da mal hinten sitzt und sich das alles anguckt? Notar. Genau, meine Notarin hat mich gerade von der Seite angetippt, dass hier irgendwas nicht korrekt war. Die Sprache. Sie wollten gerade nach dem Datum gucken. Das ist der 24. Ja, genau. Was? Ich wollte gerade das Datum sagen und es wurde mir jetzt gerade von der Seite nach geflüstert, weil ich es ja nicht hier auf der Uhr stehen habe. Groß. Ich dachte, es wäre schon Weihnachten, als ich 24 gehört habe. Schade. Es gibt noch nicht mal weihnachtlichen Schmuck hier. Also wir werden mal mindestens, wir fangen mal mit der Survivor Series an. Aber wir werden mal mindestens, weil ich das gerade entdecke, im Figure 4 Weekly Newsletter Nummer 908 vom 14. November, wir werden mal mindestens vom Turning Point die Sternewertung der Matches haben. Ja, das ist okay. An der Stelle muss ich mal die gerade erworbene CD öffnen und in das Booklet gucken. Soundgarden, King Animal. Das, ja, zeig doch das Booklet mal den Hörern. Genau. Ich wollte auch nachher noch die neue App von der Emder Zeitung vorführen. Das können sich dann auch alle Leute angucken. So, das war das CD-Geräusch. Das kennen schon viele Leute gar nicht mehr. Man muss Stille auch mal aushalten können. Selbstverständlich. So, die Texte sind wunderbar abgedruckt. Man kann sie fast erkennen. Ich glaube, ich habe mich dann mit Led Zeppelin doch für das Richtige entschieden. Es ist ein bisschen mehr drin, das muss man schon sagen. Aber wir wissen ja alle, Qualität statt Quantität. So. Ja, das ist relativ ähnlich, würde ich sagen, Thomas. Da wirst du nicht mit lange aushalten. Schönen Werbezettel. Das ist auch schön. Da ist so ein FSK und da ist gleich, da kann man sich dann eins auswählen. Da ist einfach mal zur Auswahl, kannst du dir eins auswählen und das kannst kann du sich eins ausschneiden und draufkleben. Das ist jetzt super Radio, weil den Witz, den versteht man auch ohne optische Unterstützung natürlich. Selbstverständlich. So, ich sehe auch gerade, meine Hülle ist in so gutem Zustand. Ja. Wollen wir gleich drüber nachdenken. Dazed and Confused dauert hier 11 Minuten 19 und In My Time of Dying dauert 11 Minuten 1. Ja, aber es gibt auch 3 Minuten. Ich habe hier so einen wundervollen Winterwald und das wird der Soundtrack meines Winters. Na, mal gucken, ob Winter noch kommt. Ja. So, welches Datum haben wir denn heute eigentlich? Den 24. Ist schon Weihnachten? Frohe Weihnachten allerseits. Ja, dankeschön. Soll ich heute wieder die Weihnachtsmusik einspielen? Vielleicht habe ich die noch irgendwo drauf. Aber das mal so. Vielleicht habe ich noch die Weihnachtsmusik. Ah, ich habe noch die Weihnachtsmusik. Aber ich glaube, das spielt nicht so laut. Parallel zu. Es ist wundervoll. Das nur nebenbei. Jetzt haben alle einen Ohrkrebs, weil das gerade viel zu laut war. So. Survivor Series vom 18. November 2012, das war also der vergangene Sonntag bzw. Montag früh hier in Deutschland, aus dem Bankers Life Fieldhouse in Indianapolis, Indiana. Es gab eine Pre-Show, wie das doch jetzt so schön gang und gäbe ist, mit einem Tag Team Match, The 3MB, also Three-Man Band. Ja, das steht leider zu dem Vormatch, steht hier nichts drin. Heath Slater und Jinder Mahal mit Drew McIntyre am Ring konnten Team... Stimmt, das habe ich gelesen. Hat. Ja, doch. Jetzt Team Cobro, das sind Santino Marella und Zack Ryder mit dem Full Nelson Slam von Mahal an Ryder besiegen nach 6 Minuten 11. Das Tolle ist wieder, 5 Leute am Ring und der technisch Beste guckt zu. Aber Drew McIntyre, wenn ich das richtig im Kopf habe, macht jetzt das Cowboy Bob Orton Gimmick mit dem Arm in irgendwie Gips. Aha. Und schlägt damit zu. Aha, das war an dieser Stelle nicht der Fall. Aber 3MB... Zumindest gibt es Drew McIntyre noch. Ja. Er geriet wieder halbwegs ins Rampenlicht. 3MB hat mir gefallen. War ein nettes Tag Team Match. Nichts, was man jetzt eben sich merken muss, aber 6 Minuten 11 war ein nettes Match. Ich denke, so 2,5 Sterne. Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht bewerten. Steht hier zwar auch nichts. Warum auch immer. So, der Pay-Per-View, wir sollten direkt sagen, am Kommentatorentisch Michael Cole, Jim Ross und JBL. Survivor Series lief ja früher auf Thanksgiving in den USA. Jetzt lief das an dem Sonntag und an dem Donnerstag danach ist Thanksgiving. Gut. Und früher war bei der Survivor Series, gab es nur Survivor Series Matches. Richtig. In diesem Jahr gab es zumindest 2. Es gab nämlich das erste direkt als Opener ein vorher nicht auf der Card gestanden ist, ein Überraschungsbonus sonst was Match. Traditional Survivor Series Elimination Match. Team Funk gegen Team Tensai. Team Funk hatte Cameron Naomi mit am Ring, Team Tensai Rosa Mendes. Netterweise steht... Hast du das auch gesehen? Ich habe das natürlich ja, auch okay, gesehen. Weil du so konzentriert auf deine Notizen guckst. Ja, nee, das Problem ist hier... Kannst dich nicht mehr erinnern? Das Problem ist, hier steht gar nicht so genau dabei, wer da eigentlich mitgemacht hat, sondern nur... Dann werde ich das mal erzählen, ja, weil ich kann mich da natürlich sehr gut dran erinnern. Sehr gut, Thomas. Und kann das vollständig ohne Notizen hier erzählen. Brodus Clay war das eine Team. Lass mich raten, das Team Funk. Da waren dabei Justin Gabriel und Tyson Kidd, die ja jetzt als Tag-Team kämpfen. Und Rey Mysterio und Sin Cara, die hatten diesmal so passendes pinkes Outfit, was irgendwie ziemlich furchtbar wohl ausgesehen haben muss. Ja, das hast du sehr gut aus dem Kopf heraus abgelesen. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich gebe ja nur hier die Berichterstattung in eigenen Worten wieder. Thomas gibt nur kopierte Drittmeinung wieder, die ihm gar nicht selbst gehören. Gedankengut, das eigentlich rechtlich geschützt ist. Ich kann mir das dann schon vorstellen. Nein, Gedankengut kann man ja nicht rechtlich schützen. Wenn ich jetzt quasi von der Internetseite die Texte kopieren würde und wortwörtlich vorlesen würde, wie das einige der Anwesenden gelegentlich schon mal getan haben. Das wäre gefährlich. Das habe ich ja noch nie gemacht. Und die Eltern haften nicht dafür. Aber das ist eine andere Geschichte. So, und auf der anderen Seite bei Tensai. Was schätzt du denn, nachdem ich jetzt die einen gesagt habe, wer könnte da wo sein in dem Team? Da ist Tensai drin. Es müssen auch zwei Tech-Teams sein. Es ist Tensai drin. Ja. Dann sind es Darian und Titus O'Neil. Ja, die Prime-Player. Genau, und dann sind es Primo und Epico. Genau. Aber keiner hat sich für das Match interessiert im Publikum, weil es war ja auch vorher nicht irgendwie angekündigt. Das empfand ich durchaus anders, wie ich das immer anders empfinde, weil meine Ohren, weiß ich nicht, keine Ahnung, was meine Ohren damit empfinden. Ich merke gerade, ich rede viel zu leise. Ich fand das Publikum eigentlich durchgehend ganz nett. Vielleicht einfach, weil es immer viel zu laut ist. Das Interessante ist, wenn du denkst, du redest leise und ich muss jetzt lauter reden, dass du nicht lauter redest, sondern schneller. Du wandelst dich schon wieder in Dieter Thomas Hecke um. Ist das gut oder schlecht? Das weiß ich auch nicht. Das kommt drauf an. Musst du mal auf YouTube Dieter Thomas Heck angeben. Das war ja vor deiner Zeit. So, erzähl mal weiter. Ich fand das Publikum durchgehend gut. Das könnte auch daran liegen, dass ich meine Kopfhörer immer viel zu laut habe. Das bin ich mir nicht so sicher, weil ich fand das Publikum auch schon bei Hell in a Cell recht gut und da soll es schlecht gewesen sein. Mhm. Habe ich auch gehört, kann ich aber nicht beurteilen. Ich fand's gut, aber gut, das ist wohl mein. Das war ein spaßiges Match, wie das auch klang. Es gab eine recht kurze Szene zwischen Brodus Clay und Tensai, die nicht ganz ohne ein paar Botches auskam, ein paar Fehlern und... Wie bewertest du denn die Stelle, als Brodus einen Suplex versucht hat, der dann zu einem Takayama Takedown wurde? Klingt spannend. Ich weiß aber auch nicht, was ein Takayama Takedown ist. Aber das war's. Ja, das ist, denke ich, so ein Suplex gewesen, wo er den dann allerdings nicht ganz so hoch gekommen hat. Und dann genau, dann wirft er ihn zur Seite. Ja, genau, zur Seite abfedert. Ja. Das ist so ähnlich wie das, was, ich bin mir nicht sicher, wer das früher gemacht hat. Nicht Batista, war es Goldberg? Batista hat einen Spinebuster gemacht. Ja, ja, war es Goldberg, der sowas ähnlich? Nee, Goldberg hat mehr diesen Drop gemacht, wo er die Leute hochgenommen hat und dann zur Seite. Ja, es war so ein bisschen kraftvoller bei ihm und vor allem so gewollt. Ja. Es war ein spaßiges Match. Das muss man schon sagen. Es war auch technisch gar nicht so verkehrt. Man merkte, die Leute, die hier sind, das sind so die Leute, die man nicht viel sieht. Es war schön, dass die auf der Karte sind. Und man merkte, die konnten das. Und am Ende haben die vier Highflyer aus dem Face-Team, Justin Gabriel, Rey Mysterio, Sin Cara, Tyson Kidd, an Darren Young jeweils einen Top-Rope-Move gezeigt. Also so ein paar Sprungattacken. Justin Gabriel hat da Springboard-Moonsault gezeigt. Nicht seinen 450-Grad-Splash, nee, interessanterweise. Nicht. Sin Cara hat diese Art Spawn Bomb gezeigt, die er macht. Tyson Kittens Springboard Elbow und Rey Mysterio ist dann mit dem Top Rope Big Splash am Ende geflogen und hat damit den Sieg gebracht. Soul Survivors, Gabriel Mysterio, Sin Cara, Tyson Kitten. Nach 18 Minuten 27, das Match hatte seine Zeit und hat wirklich Spaß gemacht. Also ich denke so 3,5 bis 3,75 Sterne. Hier steht auch als Bewertung vom Figure 4 Weekly, ein Fun-Match, also war gut, aber von der Bewertung auch nicht überragend. 2,75 Sterne. Ja. Interessant ist, dass Brodus Clay als sozusagen Namensgeber des Teams als erster rausgeflogen ist. Und zwar sehr überraschend. Ja. Ich meine sogar durch Tensai, oder? Durch Tensai. Das war durch Tensai. Durch die Running Sand. Das war durch Tensai und dann hat Tyson Kidd mit Tensai ein Roll-Up gezeigt und Tensai ist gleich als nächster raus. Ja, und halt Brodus Clay eliminiert durch diese Running Sand. Das ist, weil sich dann halt so auf den Gegner schmeißt. Ja, und dann gab es nicht allzu eindrucksvoll. Und dann gab es ein Backstage-Segment. Ja, das steht bei mir nicht, das darfst du gerne, ne? Da muss ich jetzt ein bisschen übersetzen und gucken, was da genau passiert ist. Du hast es vorbereitet. Ja, ich bin sehr gut vorbereitet. Ich kann mich ungefähr erinnern, was sie bei dem Podcast erzählt haben. Nämlich Caitlin war da hinten und dann wurde die von einer Frau in einem... so ein Kapuzenpulli. Mit WWE 13 Aufschrift drauf und mit langen blonden Haaren einer Perücke. Was ist denn eigentlich WWE 13? Wir sind doch schon bei WrestleMania 29. Das ist das wunderbare diesjährige Spiel. Hast du das mal gespielt? Das hat ja sehr gute Kritiken. Es hat sehr gute Kritiken. Angeblich bestes Spiel seit hier kommt The Pain für PlayStation 2. Mit CM Punk auf dem Cover. Genau, statt Brock Lesnar damals. Nee, ich hab's nicht gespielt. Es ist noch zu teuer. Vielleicht, wenn es als Platinum-Edition für 20, 30 Euro ist, dann vielleicht mal. Also, es gibt auf jeden Fall diesen Attitude-Error-Modus und der ist natürlich schon ganz interessant. Ja, ich kann da nichts zu sagen. Was auch immer. Wir sollten wieder was auch immer der Attitude-Modus ist, wahrscheinlich wird er dann geflucht oder so. Das wollen wir gar nicht hören. Ja, Aussprache. So, also Caitlin wurde von dieser Frau in diesem komischen Kapuzenpulli angegriffen und hat der dann irgendwie die Haare vom Kopf gerissen. Ja, es handelte sich um. Das müssten wir ja bei Mirko auch demnächst mal üben. Und da kam dann vor, das war Aksana. Dann ist die weggerannt. Dann kam Eve angerannt und hat so getan, als wenn sie sich Sorgen macht. Und dann hat Caitlin die Eve weggeschubst. Und dann kam es zum Match zwischen Caitlin und Eve. Und die Frage ist, wer ist denn von den beiden eigentlich aktuell Champion? Eve Torres ist Divas Championship, wie ich das mir gemerkt habe, da ich ja vorbereitet bin. Das ist gut geschrieben, muss man schon sagen. Der schreibt hier einen Satz zur Musik von Caitlin. Die ist schrecklich. Das ist so ein Gedudelohr. Schrecklich. Gedudelohr ist gut. Er schreibt hier weiche, lasche Techno-Musik, die vielleicht gut dafür ist, Wodka und irgendwas, was ich nicht kenne, in irgendeinem Nachtclub zu trinken, aber nicht so gut, wenn man in eine Wrestling-Arena reinkommt. Ist schon schön beschrieben. Ja, das ist, wenn man sonst was an Drogen und Alkohol eingenommen hat, dann kann man das wohl hören, weil da gibt es keine Höhen und Tiefen, das ist so ein Weggedudel, das rauscht so durch und... Oh. Ach so, haben wir übrigens gesagt, das sehe ich ja jetzt erst hier, haben wir denn übrigens gesagt, dass JBL Kommentator ist? Ja, ich habe das am Anfang genannt. Wer war noch Kommentator neben JBL? Michael Cole, JBL und Jim Ross. Jim Ross. Also Jerry Lawler noch nicht zurück. Warte mal. Doch. Doch? Ja, was denn jetzt? Michael... Hier steht ja. Nichts. Jim Ross ist da gar nicht dabei gewesen. Michael Cole, Jerry Lawler, JBL. Tut mir leid, dass meine Lawler, Informationen Lawler ist so hier dann sind. Wieder dabei. Ja, Lawler ist wieder dabei. Das ist ja interessant. Er hat sich sehr zurückgehalten. Man hat gemerkt, JBL und vor allem JBL kann sehr gut kommentieren und zwar für ihn nicht mehr viel da zu sagen. JBL ist lustig, der streift sich ja doch ganz gerne mit Michael Cole. JBL ist hervorragend. So, weiter geht's. So, schönes Divas-Match. Thomas liest nebenbei, wie vernichtend die Kritik ist und ich sage, ach, schön, wunderbar. Caitlin, das hat man in diesem Match endlich mal in Diven-Match, wo man gesehen hat, dass die Diven auch ein bisschen Kraft haben. Caitlin ist ja Bodybuilderin oder so gewesen und das hat man da gesehen. Die hat da ordentlich Kraft reingesteckt. So muss das aussehen. Es hat Spaß gemacht zuzusehen. 7 Minuten 1 vergingen schnell und Eve Torres hat am Ende trotzdem den Sieg für sich einstecken können. Keine Ahnung, wodurch. 7 Minuten 1, wie gesagt, ich gebe dir mal 2 Sterne und ich würde sagen, Daumen oben nach oben für Caitlin. Caitlin für Divas Championship und dann bitte auch wieder ein Women's Championship umbenennen, weil Divas Championship, das ist ja Quatsch. Da bist du gar nicht so weit entfernt von der Wertung hier vom Figure 4 Weekly. 1,5 Sterne. Oh. Weißt du, was im Gracie Gym unterrichtet wird? Nein. Jiu-Jitsu? Weißt du, was Jiu-Jitsu ist? Ungefähr. Ja, sag mal ungefähr. Gut, dann nicht. Weißt du nicht. Das ist das ist Bodenkampf, das heißt Aufgabegriffe, alles was sozusagen auf der Matte passiert. Aber auch dieses Runterschmeißen und, oder nicht? Das Runterschmeißen? Ist auch so zum Beispiel Arm und so, wenn jemand dich angreift und so. Das hat mit Gracie Jiu-Jitsu nichts zu tun. Das ist Judo mehr, was du beschreibst. Aber das Interessante ist, dass tatsächlich Gracie Jiu-Jitsu spielt vollständig auf der Matte am Boden und dann soll JBL hier bei einem Jumping Kick von Eve gesagt haben, weil die trainiert ja in einem Gracie Gym, das wäre something out of the Gracie Gym. Was natürlich jetzt doch nicht so ganz für JBL spricht. Ja gut, sowas fällt einem jetzt natürlich auch nur auf, wenn man davon Ahnung hat. Ja, wenn man sehr tief in der Materie steckt. Natürlich. Also, aber wir hier mit unserem journalistischen Produkt müssen ja mal auf diese Schwächen hinweisen. Ja, ich denke, da macht sich die WWE auch immer sehr starke Gedanken um diese Tiefen in ihrem Produkt. Damit die Kinder auch ja nicht enttäuscht sind. United States Championship Match. Hast du denn schon von dem Backstage-Argument von dem Team Dolph erzählt? Ja, das gab es in der Pre-Show. Das wurde dann nochmal im Rückblick gezeigt. Review. Ja. Rerun. Ja, schon. Rewind. Repeat. Ja, Replay. Replay. Das wollte ich ja. Naja, auf jeden Fall, Cody Rhodes hatte sich ja verletzt. Das haben sie auch einige Male gezeigt. Da gab es einen Backbodies. Nee, gar nicht. Wie heißt die Alter? Es gab von Kane, was hatten sie gesagt? Irgendwie so ein Backbody Drop. Ja. Wo er unglücklich dann im Podcast haben sie gesagt, er ist eigentlich mehr auf die Schulter gefallen. Ja, Schwere Gehirnerschütterung haben. Cody Rhodes hat sich in der Luft nicht rechtzeitig gedreht und er ist dann erst ziemlich mit dem. Ja, ich kann das jetzt hier gerne zeigen, aber das ist ja. Ja, zeig keiner. Mal. Das, gib mir mal die Simpsons-Figur und dann stelle ich das mal nach. Nein, das wollen wir nicht. Ja, du solltest es ruhig mal in echt zeigen. Nee, auf jeden Fall, Cody Rhodes ist so, der konnte sich in der Luft nicht mehr ganz drehen und dann ist er statt, um sich ganz umzudrehen, ist er halt mehr so seitlich dann gefallen und dann halt so, statt sich so umzudrehen, ist er dann mehr so auf die Schulter gefallen. Und hat eine Gehirnerschütterung und gleichzeitig noch irgendwas in der Schulter. Aber ist wohl ziemlich übel. Naja, und er wurde ersetzt durch wen? Dolph Ziggler hat dann jemanden ausgesucht, der laut seinen eigenen Worten gleichzeitig schlau und stark ist, smart and strong, und das war dann der liebe David Otunga. Ja. Und da haben sich dann eine Verschlechterung des Teams, muss man ganz deutlich sagen. Da haben sich dann die Teammitglieder ziemlich drüber aufgeregt und Dolph meinte dann noch, Leute, ihr müsst auf mich hören, ich bin euer Teamleader, und Alberto Del Rio hat das dann bejaht. Vor allem müssten sie aber halt auf ihn hören, denn Dolph wird ja eh in den ersten 5 Minuten eliminiert werden. Und dann gab es aber gleichzeitig noch ein Backstage-Segment bei Mick Foley und seinem Team. Ja, mit Randy Orton in der Ecke, das darfst du gerne erzählen, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Also irgendwie sind alle außer Randy zu einem Gruppencheer, was auch immer, wie man auch immer Gruppencheer übersetzen möchte, zusammengekommen. Und Orton hat dann wohl noch gesagt, dass er Mick Foley hassen würde und ist dann weggelaufen. Ist bei Randy Orton da irgendwie ein Heel-Turn? Steht da ein Heel-Turn an? Weil das klingt so nach, wenn ich das so lese, nach einem typischen Heel-Move. Dazu kommen wir noch nach dem Match mit Randy Orton, denn da steht wirklich etwas. Ja. So, United States Championship Match. Antonio versus Truth. Ja, Antonio Cesaro auf der einen Seite und R-Truth. Wo kommt Antonio Cesaro her? Schweiz. Und woher kennen wir den? Den kennen wir aus der Power Wrestling. Genau, aus unserer Lieblingszeitung, die Mirko immer noch jeden Monat liest. Ja, natürlich. Und Ringside hört er natürlich auch regelmäßig. Bist du noch aktiver Abonnent? Ich habe mir immer gut, es kommen ja nur zweimal im Jahr eine Folge, aber. Es kommen wahrhaftig regelmäßig Folgen, aber ja. Einfach auch von vielen Leuten, die mich jetzt nicht so sehr interessieren. Also der Bruns, ich stelle mal keine Diagnose an, wie oft der anwesend ist. Okay, also der hat im Prinzip irgendwie einen freien Podcast eingekauft und der Podcast ist jetzt nicht mehr frei, sondern ja, wird jetzt quasi genau, verkauft. Genau, genau. Und er ist hast du für Dropkick Drama schon ein Angebot bekommen? Wir würden es natürlich alles ablehnen, wir sind natürlich free forever. Also ich wäre da offen für Gespräche, Herr Bruns, wenn Sie sich direkt bei mir melden. Ja, und ich einerseits, also andererseits, man kann da schon mal drüber reden, ne? Ich finde ohnehin, dass zu Ringzeit Ringglocke viel besser passt. Ja, und in so eine Portion Rocky Drama jede Woche, da würden das die Leute doch schon freuen. Hörst du irgendwas von irgendwelchen Foren oder Newsports, ob das noch gehört wird? Das wird wohl noch gehört, ja, sonst würden sie es, denke ich, nicht machen. Okay. Also es erscheint wirklich recht regelmäßig. Und Antonio Cesario hieß früher und jetzt Claudio Castagnoli. Genau, und hat für die Power Wrestling geschrieben. Genau, seine monatliche Kolumne auf der oder halben Seite. Und der war früher, was interessant ist, der war ja früher auch bei Ring of Honor. Wie viele, die wirklich jetzt gut und im Geschäft sind bei WWE, von Ring of Honor kommen. Und R-Truth auf der anderen Seite, den haben sie jetzt wieder zu dem ernsteren Charakter gemacht. Da gab es ja auch, es war auch noch irgendein Segment mit Lil Jimmy. Lil Jimmy war nicht dabei? Lil Jimmy Backstage gab es Backstage, aber man macht R-Truth jetzt wieder ernster. Zwar nicht unbedingt in die Richtung Heel-Gimmick, aber auf jeden Fall um einiges ernster. Das ist auch gut so. Antonio Cesaro besiegt R-Truth allerdings. Trotzdem, R-Truth kann recht viel dominieren in diesem Match. Er will dann diesen Scissors-Kick zeigen, wird von Antonio Cesaro ausgekontert und dann gibt es den Gutsch-Style-Neutralizer. 6 Minuten 57, das Match war kurz. Ich denke so 2,5 bis 2,5 Sterne. Das war ein technisch schönes Match. Die sind schnell zur Sache gegangen. Also das Match hat hier nur einen Stern bekommen. Und das Interessante war, hier wird noch gesagt, dass Antonio sich vor dem Match über Thanksgiving lustig gemacht hätte. Ein weiterer Feiertag der USA, der keinen Sinn macht, meinte er. Hab ich dir ja also, okay. Hat er gesagt, Zitat. Und JBL hat wohl während des Matches, weil sie sich für das Match irgendwie nicht interessiert haben, die ganze Zeit mit Cole über Rugby debattiert. Und Jerry Lawler hat dazu gemeint, ach, so ein langweiliger Sport und so. Genau, und JBL hat... Ich verstehe kein Wort von dem, was ihr redet und sowas. Und JBL hat irgendwie, hier steht, went off an epic rant on Cole über südafrikanische und australische Teams im Rugby. Scheint ja ein hochinteressantes Match gewesen zu sein. Ich habe auch kein Wort verstanden, muss ich zugeben. Ja, das Match scheint ja hochinteressant gewesen zu sein. Ein Stern. Ich fand es nicht so schlecht. Ich muss kurz essen. Wie fandst du denn das Match? Ich hab's nicht gesehen. Was? Ehrlich nicht? Nö. Das ist ja ein Ding. Es sind nur kompetente Leute hier. Das muss ja man schon sagen. Das ist ja ein Ding. Also ich würde niemals in einer Sendung über ein Match erzählen, was ich nicht persönlich gesehen habe. Ich höre ja auch nur zu. Ja, Thomas auch. So. An der Stelle man muss Stille auch mal aushalten können. Wir machen eine kurze Nahrungszunahmepause. Nein, machen wir nicht. Jetzt kommen wir zum nächsten Match. Nahrung nehmen wir noch genug zu uns. So, dann gab es einen Werbespot für TLC. Das war ein cooler Spot. Das war mit David Tong in so einem Raum. Da gab es oben und unten so, wie wir das von den alten Videokassetten kennen, war das Bild so gemacht. Mhm. Und David Tong hat da von Rechtsfällen, von Beratung gesprochen, wenn sie mit Tischen, Stühlen, Leitern angegriffen wurden, wenden sie sich an mich. Und dann irgendwie see you at tables, ladders. Und dann kommt Seamus von hinten, sagt end shares und haut ihm den Stuhl an den Rücken. Das war ein feiner Spot, weil der nicht so actionmäßig war, wie das normalerweise ist. Also der war gut gemacht. Ja, da steht ja auch, dass er relativ clever war. Habe ich noch nicht gesehen. Aber den müsste ich dann auch mal angucken. Ja. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Und dann gar, oh je. Das ist ja furchtbar, dann kommt überhaupt kein Match. Dann gibt es irgendwie einen furchtbar langen... AJ und Vicky, das kannst du mal erzählen. Das kann das ich dir nicht alles... Erzählen. Das kann ich dir nicht alles dran erinnern. Lesen. Es gab mehr oder weniger lustige Bilder auf dem Titantron. Gab es sonst noch was? Ist John Cena gekommen? Hat AJ irgendjemand geküsst? Nein, ich glaube nicht. Ja, erzähl mal das Ganze, weil ich... Ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Nahrung zu nennen. Das steht hier gar Wobei, nicht. Wobei, Nahrung kann man das auch nicht nennen, aber... Was jetzt nicht die schlechten Verhältnisse in unserem Studio widerspiegeln soll. Nein. Ich weiß nicht mehr, ich kann mich an das Segment nicht mehr erinnern. Es wurden Bilder von Vicky gezeigt. Sie hätte Geheimnisse. Ja, ja, dann gab es zum Beispiel so Taco-Essen mit Vicky und Ricardo. Beim Taco-Essen. Dann Vicky und JR beim Barbecue. Genau. Soßen, Essen. Die isst man noch nicht. Und dann noch Vicky tanzt mit Brodus Clay. Genau, wunderbare Bilder. Die und dann, aber das ist interessant, was hier steht. Und dann kommt Tamina. Was hat die denn damit zu tun? Ach ja, genau. Die wurde dann, AJ hat dann Vicky so angesprochen von wegen, du darfst mich nicht angreifen, ich darf dich nicht angreifen, irgendwie vertraglich und so weiter. Und wir haben sie beide gefeuert, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam stattdessen dann halt Tamina von hinten und hat AJ ordentlich fertig gemacht. Und Vicky hat das dann so aussehen lassen, als wäre sie geschockt gewesen und hat aber ganz klar gemerkt, okay, das war arrangiert von ihr und hat dann noch ihr höllisches Lachen von sich gegeben und ist dann auch weggegangen. Und danach gab es wieder ein Backstage, gab aber viel Backstage, ne? Dann gab es ein Interview mit Paul Heyman. Kannst du jetzt mal wiedergeben? Es hat aber nicht gestört, muss ich sagen, es war nicht zu viel. Das Segment mit AJ war auch nicht lang, das war gut von der Länge. Das war okay. Das Paul Heyman-Segment scheint auch sehr kurz gewesen zu sein, denn hier steht Interview. Nur... Er wurde interviewt und hat gesagt, dass Punk gewinnen wird. Das ist cool, ja. Ja. Was soll man dazu sagen? Das war ein gut, aber... So, und dann wurde als nächstes gesagt, Sheamus gegen Big Show. Da musst du jetzt mal was zu sagen. Das war ein feines Match. Das war ein Match, Das soll bei Hell in a Cell sehr gut gewesen sein. Das war bei Hell in a Cell schon sehr gut, aber das hier, das war vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Mhm. Das war vor allem ein Match, was sehr gut aufgebaut war. Anfangs war das so, dass... Also anfangs konnte Sheamus so ein bisschen was zeigen und dann gab es wirklich eine relativ lange Heel-Phase, wo Big Show an der Macht war. Sheamus immer mal wieder nach oben und wollte immer mal wieder ein paar effektive Sachen zeigen, wurde von Big Show immer wieder runter niedergeschlagen und Das war sehr gut. Und dann gab es diese eine Szene im Match, diese Wende, die auch sehr gut in Szene gesetzt wurde. Da gab es eine Sache in der Ecke, wo Sheamus Big Show dann auf die Schultern genommen hat. Mhm. Also Big Show saß auf den Schultern von Sheamus und Sheamus ist dann mit Big Show auf den Schultern bis in die Ringe des Mittes gegangen und hat ihn nach hinten fallen lassen. Das war so auch wirklich. Da steht ja auch, das nennt sich als Move Electric Chair, der elektrische Stuhl. Okay, ich dachte, das ist, wenn man dann noch von der Ecke springt oder sowas. Mhm. Okay. Das ist genau der Move. Gut, nee, das ist auf jeden Fall war sehr gut in Szene gesetzt und sah sehr gut aus. Und dann hat Sheamus auch noch diesen, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, wenn er den auf den Rücken nimmt. Weißt du, wie sich das nennt? Wenn Sheamus die Gegner so schief auf dem Rücken nimmt. Ach so, oder bereitet er sein. Cross, ja, das hieß früher, glaube ich, das heißt du jetzt anders. Das hieß doch früher, hieß das nicht bei Finlay Celtic Cross? Und dann hat Sheamus das auch erst Celtic Cross genannt und dann haben sie es umbenannt. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der andere Name ist. Weiß ich auch nicht. Obwohl, das sah auf jeden Fall auch sehr, sehr prägnant aus gegen Big Show und sehr gut gemacht. Am Ende gab es dann diese eine Szene, wo Big Show irgendwas passiert ist. Ich weiß genau. Auf jeden Fall stand er dann in der Ecke mit dem Referee und Sheamus wollte dann den Brokick zeigen und Big Show hat den Referee genommen und hat den davor vor sich gezogen, sodass der Brokick den Ref getroffen hat. Und Big Show ist dann auch halt zur Seite gesprungen und lag dann erstmal eine Zeit lang rum. Sheamus hat sich um den Referee gekümmert, dann kamen noch andere Referees herbei und der Arzt und dann haben sie sich um den Referee gekümmert und hinterrücks hat Big Show Sheamus dann mit dem Knockout-Punch niedergestreckt, wollte ihn dann pinnen, hat ihn gepinnt und ein anderer Referee, der herbeigelaufen ist, hat er den Pin gezählt und hat Big Show erstmal zum Heavyweight-Champion gekürt. Meinte allerdings ein anderer Referee von wegen, nee, das geht nicht, ich habe das Match schon vorher irgendwie beendet oder keine Ahnung, was genau da. Aber hast du eine Glocke gehört? Nee. Hier steht nichts von Glocke. Nee, das war, aber es war ein bisschen unklar, aber es war nicht so, dass es schlecht war. Mhm. Es war sehr gut, es war so ein bisschen kontrovers, es hat mir gefallen. Mhm. Und dann hat der Referee mit Big Show diskutiert und Sheamus kam dann wiederum von hinten und hat Big Show ordentlich mit dem Stuhl niedergeschlagen, das ging dann die Rampe hoch. Die Eingangsrampe und am Ende stand Big Show da halb auf den Knien, also saß da halb auf den Knien und hat gefleht, dass Sheamus so aufhört mit dem Stuhl. Sheamus hat den Stuhl zur Seite geschmissen, war schon halb auf dem Weg zurück, ist dann natürlich zurückgekommen und hat den Knien in Big Show schön den Bro-Kick verpasst. Das heißt, sag erstmal deine Wertung, bevor wir sagen, ja, das war ein tolles Match, weil das... Hier steht übrigens, das wäre bisher das beste Match, aber nicht so gut wie das im Vormonat beim Pay-Per-View. Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das hier war vom Storytelling fand ich ein bisschen besser. Das vom Vormonat, das war vor allem toll, weil da viel dieses Finisher nach Finisher war mit wieder rauskommen. Also das von Hell in a Cell, das war mehr so ein Spannungsmatch und dieses Match war mehr mit einem feinen Wrestling-Storytelling. Mhm. War sehr gut, war gutes Storytelling im Match und gutes Storytelling auch noch nach dem Match. Mhm. Man hat gemerkt, das Publikum war voll drin, das hat wirklich gut gejubelt und auch als Sheamus am Ende im Brokick, da war man richtig drin und als dann die Musik kam und Sheamus nochmal gejubelt hat, man wollte da richtig, auch vorm Computer, ja, das war gut. Sheamus ist sowieso gut. Hast du Sky gar nicht auf dem Fernseher, sondern auf dem Computer? Ja, ich übertrage das ja alles mit Sky Go auf dem Computer, so. Das ist ja angenehmer, wenn man das dann nachts im Bett guckt. Das hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Ja, du wolltest noch deine Wertung sagen. Nee, ich wollte nur noch mal zu Ausdruck. Ach, du wolltest deine Wertung gar nicht sagen. Ist doch, klar. Doch. Das Match war wirklich, wirklich gut. Ja. Das hat mir wirklich gefallen. Und Sheamus ist wirklich gut. Sheamus hat das hier gut verkörpert. Big Show auch. Und ich fand früher Sheamus schon toll, als hier noch. Und Sheamus ist gut. Ja, Big Show ist übrigens auch ziemlich gut. Ja, Big Show ist auch gut. War ein schönes Match. Dick Husig, also man kann das nochmal bringen. Das wird ja jetzt wahrscheinlich, das wird ja wohl der Aufbau sein für den nächsten Pay-Per-View. Genau, und bei TLC kann man dann ja ein feines Shares-Match bringen. Genau, obwohl Table hätte mir bei den beiden besser gefallen. Ja, stimmt schon, aber Shares macht jetzt Sinn. Genau, und Shares wurde quasi aufgebaut. Das ist ja vom Aufbau, finde ich, ja, das nicht ja, schlecht. Ja, das ist gut. Und Big Show hatte auch eine Verletzung am Bein, wo Sheamus immer draufgeschlagen hat, also auch das gute Storytelling. Und dementsprechend bei TLC würde ich dann sagen, schön weit oben in den Main-Event, ein schönes Shares-Match, was dann den Höhepunkt und das Ende dieser Storyline bringt. Und was ist jetzt seine Wertung? 14 Minuten 45, das Match war von der Zeit gut, es kam nach dem Match noch was, dementsprechend alles gut. Ich würde schon so 4 bis 4 ein Viertel gehen. Also hier wird zwar das beste Match so war bisher auf der Karte, aber 3 ein Viertel. Also 3 ein Viertel, aber deine Wertungen sind sowieso meistens ein bisschen höher als hier. Das ist ja bekannt. Das ist, da die gucken zum Spaß. Ja, das macht die gucken zur Arbeit. Ja, ich gucke ja nicht, aber ich für mich ist das ja dann auch Arbeit. Ich muss ja meiner journalistischen Pflicht nachkommen. Ja, ich gucke alles für Spaß. Ja. War ein schönes Match. Ja, das Match davor, da haben die in dem Podcast viel erzählt, im Pay-Per-View davor, war Hell in a Cell. Da haben die gesagt, das hätte eigentlich, das war so gut, das hätte eigentlich der Main Event sein sollen und das wäre besser gewesen, wenn das Hell in a Cell Match Big Show gegen Sheamus und nicht Punk gegen Ryback gewesen wäre. Ich würde fast meinen, das hätte gar nicht mal unbedingt ein Hell in a Cell sein sollen müssen. Da hätte natürlich so ein Pay-Per-View, aber... Aber ist halt schon was Besonderes, ja, und man zeichnet damit die Wrestler ja auch aus und ja, nicht gute Leistungen bringen, finde ich, sollte Cell, man das auch ruhig machen. Ich denke, wenn man Hell in a Cell umgebaut hätte, dann hätten die sich nicht so sehr auf das im Ring konzentriert. Dementsprechend war es schon gut, dass man das sich gemacht hat. Ja. Aber es hätte, aber gerne es hätte ein Main-Event sein sollen. Ja, und jetzt auch schon wieder, weil Sheamus gegen Bischof ist eigentlich ein Match, da würde ich sagen, na komm, da bin ich froh, wenn das vorbei ist, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht so, aber die haben früher zweimal... Früher bei den Smackdown-Pay-Per-Views wäre es Main-Event gewesen. Ja, ja, und die haben zweimal hintereinander gezeigt. Mhm. Und jetzt kommt noch ein drittes Mal. Hoffentlich. So, jetzt kommt das nächste Survivor Series Match. Richtig, das angekündigte Survivor Series. Ja, dann sag mal, wer da alles mitkämpft. Nee, komm, mach du das. Das dauert ja eine Weile. Mach du das bitte. Das ist mir zu anstrengend. Wie das anstrengend? Nee, mach du bitte mal. Ich hab das hier alles so konfus. Er kann jetzt gerade nicht. Dann machen wir jetzt eine Pause. Dolph Ziggler in dem einen Team mit Alberto Del Rio, Damien Sandow, David Otunga und Wade Barrett. Und wer ist in dem anderen Team? Ja, das weiß ich ja nicht. Kane, Daniel Bryan, also auch von Ring of Honor, Randy Orton, Kofi Kingston und Kane. Miz. Kane hatte ich ganz am Anfang erwähnt. Oh, ja, da habe ich nicht zugehört. Ja. So, zum Match musst du jetzt mal was sagen. Ja, das zweite und eigentliche... Und wir wollen jetzt alle Eliminierungen in der richtigen Reihenfolge haben. Das ist kein Problem, ich kann hier so runterrattern. Das habe ich ja stehen. Aber das ist eigentlich nicht so spannend. Das war im Match, da hat mich ein bisschen gestört, dass die Eliminierungen zu normal waren. Das waren so viel einfach mal Chokeslam, Zigzag, fertig. Viel einfach mal so eine schnelle Submission. Einfach mal Daniel Bryan nimmt David Otunga in den No-Lock und... Er tappt direkt ab und zum Beispiel jetzt Alberto Del Rio nimmt Daniel Bryan in den Cross-Armbreaker und er tappt direkt aus. Das fand ich ein bisschen störend und die Finishes waren teilweise alle zu normal. War trotzdem spaßig und man merkte, also es war technisch auch wieder ein feines Match. Dolph Ziggler hat an einer Stelle, lese ich hier, diesen Move gemacht, den man von John Morrison kennt, wo er einen Monkey Flip abbekommt und dann aber eine Drehung in der Luft mehr macht. Ja, und direkt so ein Monkey Flip, das kann ich mir gut bei ihm vorstellen. So ein Monkey Flip haben wir von John Morrison niemals gesehen, denn der war so weit in der Luft. Ja, das kann ich mir bei Dolph Ziggler gut vorstellen. Das war höchst beeindruckend. Mhm. Höchst beeindruckend. Das stellt Mirko mal nach und das wird dann gefilmt und auf YouTube gestellt. Selbstverständlich. Und zwar vom Balkon. JBL nannte Del Rio den größten Export, den Mexiko der Welt geschenkt hat. Ja. Jerry Lawler fragte dann auch, größer als Tacos? Der Kollege vom Figure 4 Weekly sagt, ich habe einiges an Tequila und würde dem widersprechen wollen. Lawler erwähnte Tacos. Ja. So, weiter geht's. Du bist das ist auch nicht. Das ist auch ein Typ, der da schreibt. Ne? Der ist der Brian Alvarez, ja, der ist ziemlich cool. Ja, aber das Interessante ist, der war ja früher selber Wrestler in den Indie-Ligen und kennt sich da ja relativ gut aus. Also der weiß auch ungefähr tatsächlich, wie es technisch im Ring abläuft. Weiter geht's, Kollege. Amen. Ja, am Ende... Nee, nicht am Ende. Zum Schluss. Du musst noch kurz sagen, dass Wade Barrett während des Matches Kofi Kingston gepinnt hat. Und da wahrscheinlich jetzt eine kleine Fehde um Intercontinental Championship aufgebaut wird. Okay. Wie gefällt dir Wade Barrett, nachdem er zurückgekommen ist? Ich finde die Musik langweilig. Das finde ich so. Wade Barrett an sich, ja, ich weiß nicht, in diesem Survivor Series Match war jetzt nicht viel Möglichkeit, da jetzt irgendwie Charakter auszuspielen und es war auch nicht so stark da. Wade Barrett an sich fand ich schon immer sehr, sehr gut. Mhm. Ja, finde ich auch. Ja, also dementsprechend habe ich da keine. Ich glaube, der wird auch mal nochmal Heavyweight Champion. Das will ich hoffen. Ich kann mich da gut an das Shares-Match zwischen ihm und Cena erinnern, als am Ende die ganzen Schüler auf Wade Barrett runterfielen. Ich glaube, bei Extreme Rules oder so. Mhm. Ich weiß nicht. Nee, das war Table der Shares, ne? Das war TLC. Da hängen nämlich diese ganzen Schüler am Entrance da so runter und dann hat Cena da irgendwie so dran gezogen und die ganzen Schüler kamen auf Wade Barrett runter. Das war ziemlich gut. Ja, da kann ich mir auch schon erinnern. Das war schon cool. Zum Ende hin, Dolph Ziggler und Randy Orton bleiben nur noch übrig. Dolph Ziggler liegt am Boden, schon da halb tot, sagen wir mal so, steht dann irgendwann auf und Randy Orton ist dann schon so langsam zur Ecke gelaufen und man merkt schon, okay, Randy Orton hört wieder Stimmen im Kopf, Randy Orton will wieder den Pun zeigen, Randy Orton scheint wieder in die Richtung Heel zu gehen. Und da hat Mirko sich gefreut, dass es auch noch Blut gab. Gab es Blut? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Randy Orton hatte eine blutige Lippe. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Steht hier. Schade. Ja, das ist immer traurig, wenn da Blut fließt, deshalb sagt Mirko schade. Ich habe ja von Tim aus dieses wunderbare 3-Disc-Set bekommen. ECW, unreleased, naja, mehr heißt das gar nicht. Unreleased. Unreleased. Unveröffentlicht. Volume 1. Das heißt, Volume 2 wird es auch nochmal geben. Ja, hoffentlich. Kriege ich die dann auch bitte? Das weiß ich noch nicht. Das kommt drauf an, wie du dich benimmst. Oh, dann muss ich mich aber ja zurückhalten. Ja. Genau. Lest doch mal die Matchliste vor. Ja, die DVD ist so hochwertig, da haben sie direkt eine Matchliste zugelegt. Das sieht schon, also ich habe auch erst überlegt, ich meine, das konnte ich ja von innen nicht sehen, das war ja dann verpackt. Aber das ist schon ein bisschen billig vom Außen gemacht. Ja, das ist wie aus dem Hinterhof in Philadelphia, schön die Schwarzbrennerei hier. Das wirkt so ein bisschen lieblos, aber der Inhalt ist dafür, was auf den DVDs drauf ist, ist gut. Das ist schon so ein bisschen halt für wirklich die ECW-Leute gemacht. Ja, wir werden uns heute Abend noch dran erquicken. Ja, heute Abend kommt ja der große Bildungstest. Jörg Pilawa? Ja, also da müsst ihr ja mitmachen. Jörg Bildungstest, das ist ja zum Mitmachen. Jörg Pilawa, ne? Ja, ja. Das super. Da müsst ihr so Sachen wie Desoxyribonukleinsäure erklären. Das kann ich sogar. DNS. Das ist das einzige Wort, was ich in Chemie, Bio, was auch immer es ist, auswendig weiß. Desoxyribonukleinsäure ist gar kein Problem. Siehst du? Oder das ist das einzige. Siehst du? Das ist das einzige. Und ich muss auch Bio lernen. Wir haben bei der Arbeit eine Kollegin aus Rumänien, die Deutsch lernt. Ja. Der versuche ich das Wort einzubringen. Das ist bisher noch nicht gelückt. Das ist das einzige Wort, was ich kenne. Desoxyribonukleinsäure. Ich weiß nicht warum, aber das ist eigentlich total einfach. Ja, ich überlege gerade, was es auf Englisch ist. Ehrlich gesagt, dieses Wort Desoxyribonukleinsäure war, glaube ich, schon mal Titel in einer Jockey Jam-Ausgabe. Sonst ja, das ist wahrscheinlich sozusagen hast du das da gelernt und konntest es dann später in der Schule machen. Also so viel. Also das ist quasi der Bildungsauftrag, den wir in Drama verfolgen. Glaube ich, gerade in der Ausgabe musste ich das lernen und leider können wir es jetzt nicht nochmal als Titel benutzen. Ja, so, wo waren wir denn eigentlich? Ja, ich wollte sagen, Randy Orton sitzt zum... Achso, mit dem Blut und ja, so. Weil Randy Orton hat schwer an der Lippe geblutet. Randy Orton setzt zum Punt an, das Publikum ist schon... Also das Publikum jubelte gar nicht so, das hat sehr gut reagiert. Es gab sehr, sehr so diese Murmeln und so, das war sehr gut, atmosphärisch. Randy Orton geht auf Dolph Ziggler zu. Wir haben ja was vergessen. Randy Orton geht auf Dolph Ziggler zu. Wir haben ja das Wichtigste vergessen. Ja, macht nichts danach. Oh. Randy Orton geht auf Dolph Ziggler zu, will den Punt zeigen. Dolph Ziggler steht auf und zeigt einen wunderbar performten Superkick. Und das ist dann der Sieg. Soul Survivor, Dolph Ziggler. 23 Minuten 41. Ich würde dem Match so 3,5 Sterne geben. Ja, bist du nicht so weit entfernt von den Kollegen. Da gibt es 3 Sterne. Aber wir haben ja die wichtigste Szene hier gar nicht erwähnt. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Es gab ja offensichtlich eine Szene zwischen Mick Foley und Ricardo. Ach ja, genau. Da musst du noch erzählen. Ricardo wurde von Mick Foley außerhalb des Rings niedergestreckt und dann kam noch Mr. Socko raus und wurde an Ricardo ausgeübt und das hat dem Publikum sehr gefallen. Ja, Mr. Socko gefällt dem Publikum immer. Wenn das nicht zu häufig gemacht wird. Nee, das wird es nicht. So, und jetzt kommt der Main Event. Das ist nicht mit... Erklären. Wer macht da mit? Nicht Ric Flair. CM Punk, John Cena, Ryback. Und angeblich John Cena in einem neuen T-Shirt. Kannst du das beschreiben? Gelb, schrecklich. Typisch John Cena. Nee. Es ist gelb. Hinten ist dieser Kreis mit dem... Gelb? Gelb ist doch CM Punk jetzt, oder? Ja, nee, das ist ja schwarz und damit so einen gelben Aufdruck. Ach so, okay. Das gelbe JTS, das ist ja außergewöhnlich, weil es total gelb ist. Genau. Das Cena-T-Shirt ist natürlich ach so, das ist schwarz mit einem gelben Aufdruck. Ach so, nee, weil die letzten waren ja alle nicht schwarz, deshalb dachte ich, es wäre gelb. Aber das wäre ja komisch, wenn CM Punk und Cena gelb hätten. Die letzten waren, meine ich, auch schwarz, nur mit einem anderen Aufdruck dann. Die waren immer schwarz. Und der hat doch immer dieses Grün, Blau, Rot, nee, alle möglichen Farben. Nein, die sind an sich schwarz immer, nur mit einem verschiedenfarbigen Aufdruck. Letztes Mal war zum Beispiel dieser pinke Aufdruck wegen der, keine Ahnung, Bruce diese Krebs. Coleman, ja, ja. Hast du das gehört? Die diese Susan Komen, die da diese Benefits-Organisation für Brustkrebs hat, das meiste Geld, was bei der landet, das kommt gar nicht an bei den Leuten, die Hilfe brauchen. Da haben sie 2 Tage später in irgendeiner amerikanischen Nachrichtensendung einen Bericht darüber gezeigt, dass gerade die Leute, die vom Brustkrebs betroffen sind, eher kritisch mit der Organisation sind. Aber das ist typisch BWE. Deshalb saßen da auch so sehr, sehr seltsame Gestalten mit dem Publikum, die sich so sehr gefreut haben. Ja, ja, wahrscheinlich. Tja. Das finde ich gut. So ist es halt bei der BWE. Also das, das T-Shirt hatte was mit Brustkrebs zu tun. Ja, da kann ich mir schon gut vorstellen, wie die Hälfte des, weil der Erlös von dem T-Shirt ging, glaube ich, auch direkt komplett an, ja, dann ging die Hälfte des Erlös wahrscheinlich zurück an die BWE. Tochtergesellschaft auf, keine Ahnung. Ich glaube eher an diese Komen, die, was auch immer die dann damit macht. Ja. Du musst, darfst, glaube ich, nicht so weit weg vom Mikro. Nee, Entschuldigung. Ich wollte gerade noch irgendwas Lustiges sagen. Du wolltest noch was zum T-Shirt von CM Punk sagen. Nee, Cena eigentlich. Hinten das C drauf in gelb durchgestrichen, also you can see me. Mhm. Vorne weiß ich nicht. Irgendwas Belangloses. Cena? Hustle, Loyalty and Respect. Nee. Auch irgendwas in der Kreisform, glaube ich. Achso, Rise Above Hate oder so ist ja im Moment der aktuelle Spruch. Ja, ich finde ja, man sollte mal bei CM Punk ein T-Shirt nehmen, wo vorne drauf steht Desoxyribonukleinsäure. Reich mal einen Vorschlag bei Vince McMahon ein. Läuft dir klar, übrigens auch ein neues T-Shirt. Ungebetene Studiogäste. Ach du mal, du musst jetzt auch nicht. Ich bin ja alleine im Auto. Alles klar. Schönes Wochenende noch. Tschüss. Ja, das ist die authentische Wiedergabe des alltäglichen Lebens in Dropkick Drama. Ja, es ist ein hartes, anstrengendes Leben als Radiojournalist. So, Mirko, du wolltest noch was sagen zum nächsten Match? Eigentlich habe ich da gar nicht so viel Lust drauf, aber ich mach das mal. Punk, Cena gegen Ryback. Ja, das war so ein bisschen das Problem ist, Ryback kann nicht so viel. Mit Ryback konnte man nur so Power-Sachen, also Ryback war viel an der Macht und hat viel beide dominiert und hat das ausgespielt, diese Monster-Gimmick, was er bekommen hat, das viel ausgespielt etc. Dann landete er wohl mal draußen. Also mit Ryback ging nur dieses normale Standardzeug natürlich, das ist bekannt. Wobei hier steht, dass er das zumindest scheinbar 1000 Mal geübt hat vor dem Match und das war einigermaßen okay. Das, was er das macht, war kann nicht so schlecht wie wohl bei dem Pay-Per-View davor. Nee, das ging wohl. Im Pay-Per-View davor haben sie gesagt, bei Hell in a Cell, dass er die ganze Zeit immer nur quasi in die Ecken gerannt ist. Weil er dachte, Cena wäre da, dann ist Cena im letzten Moment weg und Ryback war fast sein Hauptmove, immer nur in den Turnbuckle rennen. Und der andere Move war halt die Clothesline. Aber mehr hätte er nicht gezeigt. Nee, viel kann der auch nicht. Hier war es dann schon ein bisschen besser. Man hat wohl weiter geübt. Das ist erschreckend, wenn man bedenkt, der ist ja auch schon, glaube ich, 8 Jahre im Geschäft. Ne? Der ist zwar jetzt neu mit dem Gimmick, aber immerhin. Also, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr lernen. Nee, das ist so ein typischer Great Khali-Fall. Oh, das ist ein interessanter Move, den es hier gab. Was gab's denn? Punk hat Cena fertig gemacht, dann hatte er ihn auf dem Boden im STF, Cena hat Ryback am Boden gehabt im STF und dann und Cena Punk, kam dann mit dem Elbow runtergesprungen, ja. Punk. Genau, Punk kam mit dem Elbow, mit dem Randy Savage Elbow runtergesprungen. Genau, das war dementsprechend sehr interessant. Aber dann eigentlich das Rap-Album von Macho Man Randy Savage hier schon mal Lied für Lied besprochen. Ich hab das leider noch nie gehört. Ehrlich nicht? Ich habe mal diesen einen Song gehört auf der Baustelle mit dem Video. Ja, das ist ja Sledgehammer oder nicht Sledgehammer, sondern Pile, irgendwas mit Pile? War das Pile Driver? Ich weiß mit nicht. Coco Beware und allen möglichen. Mhm. Das ist nicht das Randy Savage Rap Album. Okay, was ich noch sagen wollte, dieser Elbow, der war in dem Sinne sehr interessant, weil... Das könntest du dir eigentlich mal bei Amazon bestellen. Ich glaube, für 50 Euro kriegt man das noch. Das ist ein Schnäppchen. Ja. Ich werde dir das mal vorspielen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Das Interessante an dem Elbow... Da gibt es ein ziemlich mieses Lied über Hulk Hogan, wo er Hulk Hogan ziemlich fertig macht. Oh. Das ist ziemlich witzig. Das Interessante an dem Elbow war halt, dass John Cena kein kleiner Mensch ist und Ryback hier ordentlich Muskelmasse hat. Und deshalb war dieser Berg aus STF und Ryback recht hoch. Und Punk ist da halt auch auf einem recht hohen Berg gesprungen und hat sich danach auch ordentlich die Seite gehalten. Also ich denke, das tat wirklich ordentlich weh. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. War ein schöner Move. Das Problem war, wie gesagt, entweder Ryback war drin und hat seine Power-Sachen gezeigt gegen beide. Ja, Ryback kann nicht viel, das was er konnte, konnte er, aber er kann nicht, halt nicht viel. Und als dann nur Cena und Punk drin waren, hatten sie nicht so viel Zeit, um da irgendwie tief in die Materie einzusteigen und haben dann halt auch nur mehr oder weniger Standard-Zeugs gezeigt, was man schon jetzt viel gesehen hat bei denen. Also die Storyline zwischen denen, die war gut, aber so langsam muss man das auch nicht mehr unbedingt sehen. Ja, das war das Problem. Also es war insgesamt durchaus unterhaltsam. Wie ist das Match denn ausgegangen? Aber es ist nie so über diese normale Grenze über hinausgegangen. Aber dann? Es gab erstmal einen Move, wo beide außerhalb des Rings Ryback bearbeitet haben. Also Ryback hat beide außerhalb des Rings geworfen, hat einen Tisch freigemacht und wollte die darauf bearbeiten. Allerdings ist es ein bisschen zu falsch ausgegangen und Cena und Punk sind dann beide auf Ryback losgegangen und haben den dann mit einem Suplex durch das eine Kommentatorenpult geschmettert. Und ein bisschen später, da gab es eine Attacke, wo Ryback im Ring sowohl Cena als auch Punk mit dem Shell schockt. Mhm. Die Attacke, wo er jeweils beide auf die Schulter packt. Einzeln hat er die gezeigt. Beide damit am Ringboden liegen hatte und dann wollte er Punk gerade pinnen. Und dann kam rein drei Männer in schwarzen Anzügen, die so aussahen wie diese Security. Ja, Anzüge wohl nicht. Pullovern. Genau, in schwarzer Kleidung. Wie diese Security Guys. Also Dean Ambrose, Seth Rollins und Roman Reigns waren es. Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns. Okay, alle drei von NXT. Genau. Also wir kennen sie nicht. Du hast es ja gesehen. Hier steht, es gab keine wirklichen Reaktionen vom Publikum, weil die nicht wussten, wer das war. Das ist richtig. Okay. Und wenn ich, also ich wusste, als ich es geguckt habe, ich habe es nicht live geguckt, das ich wusste schon, wer das war. Wieso guckst du es denn mitten in der Nacht, wenn du nicht live guckst? Das ist so eine schöne Zeit, dann fühlt man sich so. Du sollst mitten in der Nacht, sollst du doch die Hausaufgaben machen. Das ist eigentlich wahr, ne? Ja, das musste ich dann in der Schule machen. Wir warten noch kurz das Ergebnis dieses Matches ab und dann kommen wir sofort zum aktuellen Zensurenspiegel. Ja, sag mal, was war denn jetzt? Die drei Männer sind in den Ring gekommen und jetzt, mach mir mal die Haare, ich rede weiter. Ich kann die Schere jetzt holen. Gar nicht nötig. So, mach mal weiter. Schön Zopf hier. Wir müssen ein bisschen auf die Tour, Tour drücken. In einer halben Stunde Sportschau. Warte. Gut. Hast du überhaupt auf Aufnahme gedrückt am Anfang? Ja, natürlich. Ja, das hilft. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wenn die Zuhörer wüssten, dass wir schon seit 7 Stunden aufnehmen, hast du nur immer den falschen Knopf gedrückt. Nee, es war auf jeden Fall so, da kamen dann diese drei Männer rein. Ich wusste vorher schon, wer das war, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht direkt erkannt. Erst als dann die Kommentatoren nach einiger Zeit das dann auch bemerkt hatten, das Problem ist wirklich, NXT gucken nun echt nicht mehr so viele Leute, zumal das, glaube ich, in Amerika echt gar nicht mehr läuft. Hm. NXT wird... Ich glaube, in Amerika kannst du das noch als Stream auf der Webseite gucken. Ja, genau, man kann es auf www.com noch gucken. Hier in Deutschland kann man es, glaube ich, theoretisch eigentlich gar nicht mehr gucken. Oder kann man es auf der deutschen WWE-Seite noch in Clips gucken? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass man zumindest die Ausschnitte sieht. Ja, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall noch für den ausländischen Markt produziert, weil die da noch Fernsehverträge haben. Genau wie Superstars. Wobei, Superstars wird eingestellt, oder? Superstars ist eingestellt. Dafür gibt es ja jetzt Main Event. Und dann gibt es noch für irgendeinen Kinderkanal eine Sendung. WWE Slam heißt der. Ja, genau. CW. CW? CM? Weiß ich nicht. CW heißt der Kanal. Children's World oder so wahrscheinlich. Mm, genau, da gab es auch Werbung von Survivor Series. Wie ist denn das Match jetzt eigentlich ausgegangen? Ja, dann kamen auf jeden Fall diese drei Männchen rein. Die Männer in Schwarz. Ich würde mal retten, wenn die drei neben dir stehen, obwohl der Tyler, wie heißt er noch? Tyler. Dean Ambrose, Seth Rollins und Roman Reigns. Ich glaube, der Seth Rollins ist der Tyler, wie Rex. Heißt er? Nicht Tyler Rex, der... Tyler Reigns. Nee, wie heißt er denn? Von Ring, als bei wie hieß er denn bei Ring of Honor? Oh, weiß ich, komme jetzt nicht drauf. Tyler. Der war ja da auch Heavyweight Champion, so wie CM Punk. Naja, ich werde mich auf jeden Fall mit diesen netten Persönchen mit den drei Männern in Schwarz nicht anlegen, keine Sorgen. Aber wenn die neben dir stehen, sind die mit Sicherheit größer ja, als du, weil du sagst, die kleinen Männchen. Nee, das habe ich jetzt. Ich weiß wohl, dass sie groß sind, das fiel auch auf, als sie neben Ryback standen, so ist es nicht. Die haben auf jeden Fall dann, zwei dieser Herren haben dem dritten, ich kann jetzt die nicht genau auseinanderhalten, das tut mir leid, haben dann dem dritten Ryback auf die Schultern gesetzt und er hat dann mit einer sehr hochperformten, also durch die beiden anderen wurde Ryback dann in die Luft gehoben und dann via Powerbomb durch das zweite Kommentatorenpult geschmettert, also beide Kommentatorenpulle waren kaputt am Ende der Veranstaltung. Und dort lag Ryback im Ring. Sehen wir CM Punk, der sich gerade aufrafft. Cena liegt da noch von einem Shell-Shock zerstört und Punk kann Cena pinnen und bleibt somit WWE Champion. Es wurde also auch gezielt nur Ryback angegriffen. Und das heißt, CM Punk ist jetzt seit genau einem Jahr oder seit über einem Jahr? An diesem Pay-Per-View waren es 364 Tage, der 365. Tag war dann bei Monday Night Raw und wurde dementsprechend da zelebriert, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe. Mal gucken. 17 Minuten 58 und diesem Match würde ich wohl so 3 bis 3 ein Viertel Sterne geben. Oh, du bist aber sehr exakt hier mit dem. Die geben nämlich auch 3 Sterne. Ja, so ist das. Also es war zu sehr innerhalb der Grenzen, aber pass es auf. War schön. Pass auf, bei Raw danach ist Folgendes passiert. Heyman ist rausgekommen, um eine Feierlichkeit da mit Punk zu begehen. Ja. Und dann gab es offensichtlich viel ECW-Chant, seltsamerweise. Oh. Naja gut, Heyman war ja dann Chef von ECW, deshalb passt es dann wieder. Und jetzt sagt der Punk, dann hat er eine Liste aufgezählt von Leuten, die den Titel nie ein Jahr lang so wie Punk gehalten haben. Shawn okay. Michaels, Triple H, Bret Hart, The Undertaker, The Rock. Ah ja, und dann hatte Punk irgendwie so ein Board dabei mit den längsten Titelregentschaften der WWE-Geschichte. Ja. Bruno Sammartino an erster Stelle. Das ist clever. Da hat er offensichtlich irgendwie so ein Konstrukt dabei gehabt, wo er so ein Board gehabt hat, wo er zeigt, ab wann er dann sozusagen den Rekord von anderen eingeholt hat. Das heißt, den Rekord von Bruno Sammartino hat er dann am 25. Juli 2018 eingeholt. Ja, natürlich. Das schafft man. Das sind ja nicht mal, ist ja nicht mal so viel Zeit. Oder hat wohl Heyman sogar einiges zu Bruno Sammartino gesagt, was ja interessant ist, weil Bruno Sammartino und WWE verstehen sich ja nicht so gut. Da ist ja was zwischen Vince und ihm vorgefallen und WWE möchte ihn ja gerne in die Hall of Fame einführen, aber Bruno sagt, nee, danke, lass mal. Und das wird jetzt weil ja die nächste WrestleMania in New York ist und Bruno Sammartino ja nun mal in New York ist, versuchen sie ihn für New York zu bekommen. Wenn sie das schaffen würden, das wäre echt super. Der ist super cool, der Bruno Sammartino. Der ist ja jetzt weit über 70 mittlerweile und ab und zu ist er nochmal in Interviews dann mit im Wrestling Observer Podcast. Das geht dann immer locker 2 Stunden, erzählt dann immer. Ich bin generell sehr gespannt auf WrestleMania aus. Bin sehr gespannt auf WrestleMania aus New York. Weißt du noch, welches Stadion das ist? MetLife Stadium. Ist das von den Yankees, von den New York Yankees? Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein wirklich großes Stadion. Es ist wieder nochmal um einiges größer als letztes Jahr. Und das New Yorker Publikum ist ja bekannt dafür, dass es gut ist. Ja. Es ist übrigens jetzt auch. Die WWE wird furchtbar viel Geld verdienen, weil in New York die Eintrittspreise sehr hoch sind. Und ich glaube, die haben jetzt schon 50.000 Tickets verkauft und irgendwie schon 12 Millionen Dollar Gate, also allein durch die Ticketverkäufe. Ja, da werden sie wieder einen neuen Rekord aufstellen. Was die Verkäufe angeht, werden sie auf jeden Fall einen neuen Rekord. Ja. Mit Ausnahme vielleicht von der WrestleMania, wo Trump dabei war. Die ist bisher immer noch die erfolgreichste. So, jetzt wollen wir noch mal. Ja, ich möchte an der Stelle noch sagen, erstmal das hier abschließen. Ja, schließ mal. Survivor Series, Daumen nach oben. Das war das. Was ich noch. Das hat sich gelohnt. Warte, ich wollte was anderes sagen, bevor ich das vergesse. Es ist das Royal Rumble Poster, das offizielle Royal Rumble 2012 Poster aufgetaucht, auf dem ist The Rock drauf. Das Poster ist gut, das erinnerte mich an das Royal Rumble 2004 Poster, weil es genau die gleiche Farbgebung hat, so ein bisschen schwarz und dann mit so. Nee, das pinkt hier irgendwo. 2004 haben wir keine Poster von, das ist so alt. Das ist da, nee, das ist... Nee, haben wir nicht. Ist so 2004, alt. Was war da? Da war nämlich John Cena auf dem Poster, so seitlich, ja. Profilansicht, wobei nicht ganz so halb Profil oder wie auch man sich das nennt, und dann so dunkel und so leicht gelb und genau so ist das auch mit The Rock. Okay. Das ist ein schönes Poster. Okay. Bei Royal Rumble ist ja Rock gegen CM Punk. Genau. Der Plan ist sehr interessant. Der Plan ist ja wohl, dass Rock den Titel gewinnt und dann bei WrestleMania Rock gegen Cena um den Titel. Ja. Was ich eigentlich schade finde, aber... Was könnte interessant sein. Und weißt du, was sonst die Pläne sind bei WrestleMania? Ich habe gehört, CM Punk eventuell gegen Undertaker. Mhm. Ja, ich glaube, man wollte Austin dafür haben, aber der Ich würde Austin empfehlen, nicht mehr zu kämpfen, weil nee, die Krankheit, die er da hat, das ist zu gefährlich. Ja, das ist schon das, gut so. Da kann er sich sehr schnell Das ist schade, holen. Aber es ist gut so. Ja. Ja. Vielleicht als Special Referee. Ja, das würde gehen. Das wäre schön. Bei Brock Lesnar gegen Goldberg, das hat ja schon mal gut geklappt. Das, wo du das schon sagst, das habe ich mir letzten Sommer angeguckt. Wunderbar. Das ist super, oder? Die kämpfen und 5 Minuten in diesem, fassen sie sich beide nur an die Schulter und drängen hinterher, das ganze Publikum, na na na na na na na, hey, goodbye. Und aber man kann auch, wenn man genau hinguckt, kann man auch in dem Match sehen, weil Brock Lesnar ist ja nun auch so jemand, der hält ja nichts vom Menschen, der ist ja am liebsten allein im Wald, um zu jagen oder so, und den interessiert das alles nicht. Und als die anfangen mit den Sprechchoren, merkt man auch, wie er das so ins Publikum guckt und sagt, jetzt kriegt ihr von mir ein besonders schlechtes Match geliefert zur Strafe. Ja. Das finde ich dann schon wieder locker. Und dann haben sie alle Austin geschändet und so, ja. Genau. Wunderbar. Und er hat auch so vor sich hingegrinst. Ja, ja, das war wunderbar. So, wollen wir nochmal ganz Ja, ich wollte noch kurz sagen, also, WrestleMania 29 aus dem MetLife Stadium in New York. Und das Interessante ist... Da können ist, wir eigentlich mal hin, ne? Ja, gerne. Hau rein. Das Einzige ist, ich möchte eigentlich ungern in die USA fliegen, da diese Untersuchung da... Ja, das macht Spaß. Wenn man wie ein Verbrecher war mit den USA, freut sich nicht. Wir sind zumindest beide nicht schwarz, also das ist schon mal ein Vorteil. Ja, das weiß ich nicht. Ne? Also das Problem ist ja Terrorismus und da werden ja als erstes die langhaarigen Bombenleger untersucht. Ja, da sollte ich mir auf jeden Fall meinen Sprenggürtel umschneiden. Sprengstoffgürtel. Das Interessante ist auf jeden Fall, dass mir ja 29 jetzt aus dem MetLife Stadium in New York, ich weiß nicht mehr genau aus welcher gegen WrestleMania 30 kam, aber ich weiß das Stadion, was für WrestleMania 30. Wieso 30? Gab's da noch gar nicht. Nee, das kommt noch. Ist doch erst im Jahr nach New York. Ich bin gerade überlegen, ob ich wir das... Sind wir jetzt bei. Vielleicht ist es auch das MetLife Stadium, auf jeden Fall, oder es ist in Diskussion, auf jeden Fall, vielleicht ist es auch das MetLife Stadium. Das ist nämlich ein wirklich verdammt großes Stadion mit der größten Leinwand, die es so gibt, so einer riesigen Leinwand in der Mitte und wirklich ein riesiges Stadion, wenn man sich da mal die Bilder auf Wikipedia anguckt, also wenn die WWE da mit ihren riesigen Lichtern und dieser wirklich riesigen Leinwand, also das also ich meine gelesen zu haben, dass das Stadion jetzt irgendwie knapp 60.000 fast. Nee, viel, viel mehr. Nee, so wie es dann aufgebaut wird. Also heute für das Sportteam, also das New Yorker Stadion, da habe ich irgendwas oder verwechsel ich das? Weil es gab Dave Meltzer hat darüber geschrieben, nicht nur 60.000, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass es um Rekord geht und da hat er den Unterschied beschrieben. Es gab da mal irgendwie so eine Veranstaltung, so eine religiöse Veranstaltung. Da waren irgendwie 10.000 mehr, weil halt dieser ganze Innenraum mitgenutzt wurde. Aber bei den Sportveranstaltungen ist dieser Innenraum nicht nutzbar. Da sind es dann 10.000 weniger. Und bei WWE sind es noch ein bisschen weniger, weil die für ihre Aufbauten sehr, sehr viel Platz brauchen. Es dürften aber mehr als 70.000 reinpassen in den Boden. Also ich meine, gelesen zu haben, 80.000 bis 90.000 sogar, ja. Oder vielleicht dann schon das nächste Jahr. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht doch das nächste. Ja, das könnte nämlich sein. Aber es dürfte eigentlich noch gleich feststehen. Ich meine, ich hätte irgendwas mit 60.000. Es steht meistens schon fest, aber es wird dann bei WrestleMania erst verkündet offiziell. Oder sind mehrere im Gespräch und man spricht dann über welche Größe. Ich werde das mal nachrecherchieren. So, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, aber wir wollten noch mal ganz schnell vom Turning Point zumindest die Matches. Ja, mal gucken, ob wir die Namen überhaupt noch kennen. Hat zwar keiner von uns gesehen, aber das ist ja mal ganz interessant. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo das anfängt hier. Samoa Joe gegen Magnus. Ich gucke nur, wer hier ist. Also, Samoa Joe hat gewonnen, 2/3 Sterne. Dann gab es ODB und Eric versus Terra und Jesse. Ah, schreckliches. Kenn ich schreckliches drei Leute Mixed davon. Tag Team Match. 2¼. Nicht so schlecht bewertet. Nö. Dann gab es Rob Van Dam, wenn ich das richtig Apropos, sehe. Wir haben ja RBD gegen irgendein Ryan, kenne ich nicht. Wir haben ja gerade, was ich gerade noch erwähnen muss, wir haben ja gerade eine wunderbare, kulturell anspruchsvolle und kulturell wichtige DVD bei Bening gesehen, hier drüben, beim Elektrofachmarkt. Ein wunderbarer Film mit Rob Van Dam und in der Hauptrolle Dave Bautista. War Rob Van Dam auch da mit dabei? Ja, der war auch dabei. Habe ich nicht gesehen. Wunderbares Cover mit Waffen und eine Storyline, die überzeugt uns, die es so noch nie gab. Also, das kann ich nur empfehlen zu kaufen. Ich weiß zwar nicht, wie der wundervolle Film heißt, aber ganz toll wahrscheinlich. Nächstes Match, Joseph Park vs. Doc. Kenne ich nicht. Doc. 1¼ Sterne. Oh, das klingt ja... So, dann gab es ein Tag Team Match. Charo ja. und Hernandez gegen Kess und Daniels. Das könnte nett sein. Aber war wohl nicht so gut. 2 Viertelsterne. Ja, an der Stelle mal wieder der Diskussion, das haben wir uns auch schon mal gefragt, das letzte gute Match von Chavo Guerrero. Ja. Man weiß es nicht. Bobby Roode gegen James Storm gegen AJ Styles. Das sollte gut sein. Genau. Da war irgendwie so ein Gimmick, dass derjenige, der verliert, darf, kriegt ein Jahr lang keinen Title Shot mehr, bis Bound for Glory. Das ist und AJ hat den Pin kassiert und Storm hat gewonnen. 2 3/4 Sterne. Oh, das klingt nicht gut. Dann gab es Devon gegen Kurt Angle. Mhm, das könnte dank Kurt Angle auch gut sein. Und Devon ist eigentlich auch nicht so schlecht. Devon hat gab einen Ankle-Lock gegen Devon und hat Devon verloren. 1 1/4 Sterne. Ein Viertel Sterne. Steht dabei, wie lang das Match war? Nee, stehen wir alle ein Viertel. Das ist, ist ja nicht schlecht. Nee, nicht gut. So, und jetzt gab es das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ja. Dann gab es Main Event, ein Leitermatch zwischen Jeff Hardy und Austin Aries um den World Title. Mhm. Und da muss es einige üble Spots gegeben haben, so wie man das noch auch von den TLC-Matches von Matt und Jeff Hardy und Team 3D und so weiter kennt. Das war wundervoll. Und das muss wohl ähnlich gut gewesen sein, denn der gibt tatsächlich hier 3 3/4 Sterne. Und der gibt ja nun relativ zurückhaltend seine Sterne. Und wer hat gewonnen? Jeff climbed a super tall ladder to get the belts and win. Jeff Hardy. Super tall ladder. Aha. Jeff, ja, wenn ich schon höre, super tall ladder und Jeff Hardy, da kann ich mir schon, da denke ich zurück an WrestleMania 23, als Jeff Hardy von der großen Leiter durch die Leiter draußen zwischen Ring und Absperrung gesprungen ist, mit Edge da drauf und die Leiter durchgebrochen ist. Also, wenn man Jeff Hardy und eine super tolle Leiter hat, dann... Das sollte man vielleicht doch mal auf YouTube gucken, ob es das da gibt. Ja. Das klingt nämlich ganz interessant. Aber interessant auch, Jeff Hardy ist offensichtlich der Champion dort. Wohingegen Matt Hardy ja bei irgendeiner kleinen Indie-Promotion gekämpft hat und sich eine schwere Verletzung zugezogen hat. Ja, das habe ich auch gehört. Also das soll man nicht so machen. Ne? Hörst du mal, ja, bitte, hörst du da bitte mal mit auf. Das ist ja schrecklich. Das hört uns ja gleich keiner mehr. Erzähl mal was über die Verletzung von Matt Hardy. Ja, das weiß ich nicht. Bevor du erzählst, welche Musik du jetzt aktuell hörst, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und welche Bücher, was weißt du über Matt Hardy? Gar nichts. Ich weiß nur, dass er sich verletzt hat. Und was hat er gemacht? Das weiß ich nicht, aber das interessiert mich auch nicht so sehr. Keine Ahnung, das ist auch nicht so spannend. Bei Extreme Rising. Ja, das ist alles, das kennt ihr. Irgendwie so eine Indie-Promotion, die wieder versucht, so ein bisschen die alte ECW, ein paar alte ECW-Leute sind dabei, aufleben zu lassen. Und halt ein paar Altstars, aber halt auch ein paar Junge. Mhm. Und da gab es so irgendein Match, da muss Matt Hardy außerhalb des Rings irgendwie erst auf dem Boden und dann gegen die gegen diese Metallabsperrung geschlagen sein, mit dem Kopf. Und so, es muss sie offensichtlich so schwer da irgendwie mit Gehirnerschütterung und allem, dass er sich noch quasi da an dem Boden da übergeben musste. Was bestimmt auch nicht so schön fürs Publikum ist. Und dann hat er wohl noch versucht, was zu machen, aber dann haben sie das Publikum, haben sie im Prinzip den Saal geräumt, Publikum alles raus, dachten sie eigentlich, ganz übel. Und ist dann wohl auch nach hinten gebracht worden, hat sich aber geweigert, ins Krankenhaus zu gehen. Ist dann wohl am nächsten Tag ins Krankenhaus und irgendwie. Ja, das ist manchmal, wenn solche Spots da sind. Ja, es waren viele waren sich auch erst nicht sicher. Hat er sich jetzt wirklich verletzt oder war das so, wie er ja aufgestellt ist? Kann man auch denken, das ist irgendwie jetzt eine ganz üble Storyline. Mhm. Ist aber wohl eine echte Verletzung gewesen. Aber ja, mittlerweile behauptet er von sich, er wäre im Krankenhaus gewesen und wäre alles okay. Ich erinnere mich noch, als Matt Hardy auf YouTube diese seltsamen Videos gedreht hat, von wegen, ich habe Geister im Haus und ein ganzes Haus war verwüstet. Genau. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob der Mann das ernst gemeint hat oder nicht. Jetzt hat er Geister im Kopf. So, Mirko, dann erzähl mal, was deine aktuelle Musik ist. Ich erinnere mich gerade daran, als wir live waren bei der WWE, ich glaube in Oberhausen, oder es war in Köln, ich bin mir nicht mehr sicher, Ladder Match, Jeff Hardy gegen Matt Hardy, als es diese wunderbaren Spot gab mit der Spawn Bomb von Jeff Hardy gegen Matt mit dem Stuhl davor, als Matt sich dann auch die nette Wunde zugefügt hat da und es schön blutete live. Mhm. Blut live ist immer wundervoll. Nee, das finde ich nicht. Das gehört nicht dazu. Nein. Hast du denn eigentlich was von den Touren dieses Jahr mitbekommen? Irgendwas gelesen, gehört, wie es war? Vom WWE in Deutschland? Ich habe die Ergebnisse mal durchgelesen. Aber es klang jetzt nicht so interessant, ne? Ich habe auch von denen, die da waren, dass es okay gewesen sein soll. Also ich habe irgendeinen Bericht auf, irgendjemand hat gepostet auf Wrestling Observer und das war, glaube ich, Dortmund, war in Dortmund was? Das kann sein, ja. Und da klang es nicht so. Also der, ja, das da war wohl auch kurzfristig irgendwie Randy Orton oder so ausgefallen, ja, oder irgendjemand war ausgefallen. Da wäre sein Hotelzimmer zu verwüstet. Das macht er ja gerne mal. Ja. Kann ich verstehen. Ja, mache ich auch, wenn ich unterwegs bin, dienstlich. Ja, Gott, da kann man bezahlt ja die Arbeit. Ja, genau, eben. Das ist ja alles okay. So, Mirko, du wolltest noch schnell erzählen, weil wir haben jetzt noch, du musst das ja auch noch abspeichern. Wir haben jetzt noch, das geht mit einem Klick. Wir haben jetzt ungefähr noch eine Viertelstunde, weil um 18.30 Uhr fängt die Sportschau an. Und wir wollen ja alle Bayern München gegen Hannover 96 sehen. Ja. Siehst du? Sag ich doch. So, was ist denn deine aktuelle Musik, Mirko? Aktuell liegt hier vor Soundgarden, King Animal. Ich muss ja zugeben, ich höre momentan mehr Michael Wendler. Das stimmt, ich habe mir jetzt endlich, also ich konnte endlich meinen Schweinehund überspringen und ich habe mir bei Bening diese 5-CD-Box zugelegt mit 5 fantastischen Werken von Michael Wendler in einer wunderbaren Box. Die steht jetzt zu Hause bei mir auf einem speziellen Platz. Ich habe mir da extra so ein Teil hingebaut, wo man das durch so ein Glas angucken kann, so eine Vitrine. Ja, da wird mal demnächst ein Bild auf, wie heißt sein Blog noch? Das war so ein langer, komplizierter Name. Wrestlingblog mit 1 statt i.wordpress.com. Wird da demnächst gepostet. Ja, selbstverständlich. Und, also Soundgarden, King Animal. Ich habe in der letzten Zeit nicht so viel Musik gehört, weil ich halt 2 Wochen lang Praktikum bei VW hatte. Und da hört man keine Musik. Da gab es nicht so die Gelegenheit, Musik zu hören, weil ich da keine Busfahrt hatte und ich höre sonst immer sehr gerne Busmusik. Wie bist du denn da hingegangen? Gelaufen? Hingekommen, gelaufen? Ich bin mit Elternteilen bzw. mit Nachbarschaftsteilen gefahren. Und was lief da für Musik auf den Fahrten? Schreckliche Musik aus dem Radio. Ufta. Richtig. Ja, schreckliche Musik aus dem Radio. Welche anderen beiden CDs sehe ich denn da noch? Ja, das bin ich mir auch nicht so sicher. Die hast du ja beide hier. Die eine ist vor allen Dingen von der Aussprache bestimmt sehr amüsant für die Zuhörer. Einmal Chromatics und zwar wie heißt das denn hier? Kill for Love. Das ist auch das Titelstück, was der Redakteur der Emder Zeitung auf seiner Top 10 Liste hat. Denk dran, das sieht so aus, als wenn die CD hinten noch drin ist. Dass du die nicht vergisst. Die ist wirklich gut. Da sind einige Stücke sehr lang drauf, so auf 7-8 Minuten Stücke. Muss man ein bisschen Geduld haben. Wo die Texte erweisen, das war feines. Ja, aber sehr klein. Das weiß ich nicht, ob du die lesen kannst mit deinen schlechten Augen. Was soll das denn heißen? Nee, nichts weiter. Polisa, give you the ghost. Ja, das würde ich behaupten, ist wahrscheinlich das beste oder zweitbeste Album des Jahres. Ja, das lief auch gerade schon, das klang schon mal gut. Was liest du denn zur Zeit? Ich würde zwar fast meinen, dass Alberta Cross mein momentanes Lieblingsalbum noch ist von diesem Jahr, aber ich muss auch erstmal gucken, was in diesem Jahr alles rausgekommen ist, denn wenn man Spotify hat, hat man ja nicht mehr eine Reihe an CDs oder MP3s, die man durchgehen kann. Aber neulich meintest du nochmal, du würdest jetzt wieder mehr CDs ja, das und ist alles nicht ein nur... So, dann erzähl nochmal, welche Bücher du bekommen hast. Das ist immer toll, wenn ich das erzählen muss und Thomas die schon gelesen hat. Ja. Tilman Ramstedt, die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters. Thomas, sage ein paar Worte zu diesem wundervollen Buch, was ich noch Das sind werde. Im Wesentlichen Briefe an Bruce Willis und, also von dem Autor selber. Es ist ein Mail-Roman. Und, man kennt diese Briefromane von Daniel Glattauer? Daniel Glattauer. Boah, ich wusste den Namen. Ja. Gegen den Nordwind? Gegen den Nordwand. Gut gegen Nordwind. Ah, genau. Und der zweite Band... Ja, das sind, glaube ich, mehr so romantische Sachen, also nicht so für mich. Genau, das sind E-Mails, die von dem Autor an Bruce Willis geschickt werden. In dem anderen, von dem Glattauer, gingen ja Mails hin und her. Von dem anderen Buch kannst du ja mal die Rückseite vorlesen. Lies mal vor. Wie nennt man das? Ja, das ist das Hashzeichen, das müsstest du doch wohl kennen. Hashtag von Twitter. Ja, also wenn du Wrestling guckst, wirst du die ganze Zeit mit dem Hashtag bombardiert. Hashtag. Also wir sind jetzt quasi live im Wrestling-Pay-Per-View und berichten jetzt, über das folgende Hashtag. Diese 4 Worte werden gleich sofort alle twittern. Hier, wie, was? Nee, gar nicht wahr. Wie geht denn das? Trending. So, ne? Four Horsemen? So, oder? Ja. Ja, so gehen die Four Horsemen. Insgesamt, also ganz kurz zu deiner Aufklärung. Insgesamt sind an der rechten Hand 5 Finger. Und wenn du den einen zur Seite nimmst, bleiben nur noch 4. 1, 2, 3, 4, 5, hast recht. Genau, siehst du, sag ich doch. Das ist bei den meisten so. Nur bei mir geht das nicht, weil bei dem einen Finger, hier genau den, der ist gekrümmt, den kriege ich auch nicht gerade. Da bin ich mal mit dem Fahrrad gestürzt. Da habe ich nicht gemerkt. Ja, ich bin ja schon so weit, ich fahre gar keinen Fahrrad mehr. Das ist sehr gut für den Körper und ja. Hashtag wütend schritt ich voran. Das werden jetzt alle twittern. Siehst du? Und wie heißt das Buch? Das Schlimme ist bei dem Buch, wenn man nicht weiß, wie der Autor heißt, muss man erst überlegen. Wer ist der Autor und was ist der Titel? Es könnte auch sein, das Buch heißt Reinhold Götz und ist von Johann Holtrop geschrieben. Ja, das ich auch gerade schon. Lies mal das Buch ist von Reinhold Götz und heißt Johann Holtrop. Lies mal den ersten Satz vor. Das habe ich schon rausgefunden. Lies mal den ersten Satz vor. Ist das schon so ein langer Satz gleich? Als die Winter noch lang und schneereich und die Sommer heiß und trocken waren. Da stand der schwarzgläserne Büromonolith sinnlos riesig in der Nacht am Ortsrand von Krölper. Krölper an der Unstrut, dahinter die Wälder, die Krölper nördlich zu Warten abgrenzten. Da leuchtete einsam, böse und rot das glutrote Firmenlogo von AeroPC oben am Dach über dem düsteren Riesen aus schwarzem Stahl und schwarzem Glas gemacht. Die rote Schrift darüber, ein Neubau, so kaputt wie Deutschland in diesen Jahren, so hysterisch kalt und verblödet konzeptioniert, wie die Macher, die hier ihre Schreibtische hatten, sich die Welt vorstellten, weil sie selber so waren. Gesteuert von Gier. Der Gier, sich dauernd irgendeinen Vorteil für sich zu verschaffen, am liebsten natürlich in Form von Geld. Genau darin aber, in ihrem Kalkül auf Eigennutz, umgekehrt selber kalkulierbar. Ausrechenbar und ausbeutbar zuletzt, das war die Basis der abstrakten Geldmaschine, die hier residierte. Das Phantasma der totalen Herrschaft des Kapitals über den Menschen. Das, und so in diesem Rhythmus ist das geschrieben. Ein unglaublich schneller treibender Rhythmus. Das ist ein kompakter Satz. Das ist bestimmt als Hörbuch ganz toll. Und wer sich für Reinhard Götz interessiert, der sollte mal auf YouTube Reinhard Götz eingeben, weil der mittlerweile so eine Gastvorlesung an der Berliner Uni hält. Mhm. Und wenn man dem mal über Literatur reden hört, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der sich für Literatur interessiert, danach dann nicht ein Buch von dem liest, wenn er das gesehen hat. Gut, dann werde ich mir das, bevor ich das lese, mal angucken. Gibt es eine Vorlesung von einer Stunde, die ist großartig. Und ich habe dir ja schon, es ist eine Vorlesung, also er erzählt dann wirklich über Texte. Ach so. Er ist ja auch der Meinung, dass die meisten Zeitungen oder viele Zeitungartikel mittlerweile interessanter sind als Bücher. Also er macht da auch keine Unterscheidung zwischen Roman und Hochliteratur und Zeitung, sondern er sagt einfach, ein Text ist entweder gut oder nicht gut. Und auch ein Zeitungsartikel kann ein guter Text sein. Das heißt, er bringt seinen Schülern da durchaus auch was aus Zeitungen dann bei. Ich habe übrigens heute nach langer Zeit mal wieder die Emder Zeitung gelesen, weil es die Emder Zeitungs-App gibt, die ich hier jedem nur empfehlen kann. Die gibt es auch gerade zum Test momentan. Ich muss sagen, das journalistische Niveau der Emder Zeitung ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, fiel mir heute mal wieder auf. Ja, ich habe heute gelesen, den fand ich auch ganz gut. Habe ich recht lange dran gelesen. Ich habe Artikel gelesen, irgendwas von der FDP, CDU, hier in dem Roter Siel. Emder Kreis. Da haben die sich informiert, wie es da läuft mit den Bauarbeiten, glaube ich, war das. Ja, nee, das war das nicht. Das war dieser Artikel, wo die drei Bilder waren von den drei Damen und Herren. Diese drei Einzelbilder. Das war ein fein geschriebener Artikel. Mhm. Muss ich schon sagen. Ja. Also da kann man auch durchaus mal auswärts gerne reingucken. Ja. So, Mirko, wann ist denn die nächste Dropkick Drama geplant? Fürs nächste Wochenende, richtig? Ich überlege am nächsten Wochenende, was ist denn das für ein Tag? Nicht jetzt Samstag, ja, Sonntag, sondern vom Datum her. Das können wir nachgucken, das ist ja gar kein Problem. Wir haben ja ein hochtechnologisiertes iPad Nummer 1. Weil ich überlege gerade, am Dienstag ist Heimspiel bei Hannover 96, dann dürfte ja Samstag, Sonntag eigentlich kein Heimspiel sein. Gut, das wäre dann der 1. oder 2. Dezember. Also am 2. weiß ich, dass ich nicht kann oder erst sehr spät kann, weil da ist da irgendwie noch Adventsgedöns bei uns. Das geht, glaube ich, bis 16 Uhr. Also am ersten Adventstag. Genau, da geht es dann nach dem Gottesdienst noch bis 4 Uhr weiter. Und ja, da kann ich eventuell am Samstag. Sonntag. Am Samstag, weil am Sonntag ist die Adventsgeschichte. Achso, die ist am 2. Dezember. Gottesdienst ist auch immer am Sonntag und wenn dann was danach ist, ist das zufälligerweise am selben Tag. Oh. Ja, da käme ich nicht so aus. Ja, das werden wir noch ändern. Nee, ich glaube nicht. Ah, das werden wir noch ändern. Wie weit bist du denn mit der Volksbibel? Sag nichts. Das ist auch so ein Buch, was man eher in den Ferien liest, oder? Nee, das ist ein Buch, das... so wie gegen die Welt. Nee, das ist, glaube ich, ein Buch, da liest man immer mal wieder. Ich habe die ja auch noch, so ist es ja nicht. Ich habe mir die ja extra für ein Kindle gekauft, damit man da auch immer mal wieder zwischendurch mal reinlesen kann. Mhm. Also ich halte jetzt nicht mehr von Kirche, aber es ist durchaus interessant, würde ich meinen. Das hat ja mit Kirche auch nichts zu tun, weil man dann gewisse Dinge auch besser interpretieren und im Zusammenhang verstehen kann. Ja, dann werden wir demnächst werden wir mal einen christlichen, eine christliche Ausgabe von Dropkick christliche Drama Ausgabe machen, ja. Wo wir über einzelne Bücher sprechen, der Bibel. Ja. Und Mirko macht dann die Zusammenfassung und die Interpretation und ich sage dann nur okay oder nicht okay. Gut. Darauf könnt ihr euch alle freuen. So, jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. Wie lange ist denn das geworden hier? So, ich habe schon wieder den Namen vergessen. So. Lena, hast du noch was zu sagen? Schlusswort? Gut. Das kann nicht sein. Du musst noch was sagen. Ist dieser Dolph Ziggler blond? Genau, dieser Dolph Ziggler ist blond mit diesem wunderbaren pinken T-Shirt. Du kannst dich wahrscheinlich noch an ihn erinnern. Ja. Er steht immer am Entrance-Set und dreht sich um und... Stimmt, der war mal eine kurze Zeit nicht blond. Der hat ja der ist nämlich nicht naturblond scheinbar. Mhm. Ist ein Schwarzhaariger, der sich immer so typisch auf blond färbt und war eine Zeit lang schwarz und dann haben sie ihn sofort nach runter gepusht in der Karte. Ich bereue allerdings, dass ich das pinke T-Shirt damals nicht gekauft habe. Es gibt jetzt nämlich ein neues, es ist blau. Es ist noch immer recht auffällig, aber es ist nicht mehr pink. Das pinke kann man bestimmt noch bestellen. Ja, hoffentlich. Unbedingt haben. Ja, das so, an dieser, an dieser Stelle. An dieser Stelle wollen wir doch mal sagen. Mit dem Mikro, das läuft ganz gut. Ja, an dieser Stelle wollen wir doch mal sagen, das war Ausgabe 178, hoffe ich doch, wenn ich mich nicht verzählt habe. Meinst du denn, dass wir noch auf 200 kommen? Ja, auf jeden Fall. Bis 2018 müssen wir das ja schaffen, weil dann hat ja CM Punk den Rekord von Bruno Sammartino. Ja, dann werden wir zusammen feiern in der 500. Ausgabe Dropkick Drummer. Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle für alle Zuhörer, die noch dabei sind, bedanken. Ich möchte mich bedanken bei Thomas, der immer noch dabei ist. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Ich bedanke mich für alle Leute, die heute ungebeten dabei sind. Oder gebeten. Bitteschön. Ja. Und dann würde ich sagen, melden wir uns nach Möglichkeit auch nächste Woche wieder und versuchen jetzt wirklich wieder einen wöchentlichen Rhythmus in dieses... An mir liegt's nicht. Einen wöchentlichen Rhythmus in diesen Podcast zu bringen, damit das so auch sehr am Herzen liegt eigentlich. Und an der Stelle überlasse ich dir, Thomas, die letzten Worte. Palim, palim.